Hello, friends. Hallo Freunde! Finally, finally, finally, I'm doing it. Endlich tue ich es! It took a long time, Es dauerte lange. but I decided I really need to do it. Ich beschloss, dass ich es tun muss. Just position myself a little bit about politics. Ich muss mich positionieren im Hinblick auf Politik. You know, and I've not changed my position in decades. Meine Position habe ich seit Jahrzehnten nicht geändert. So many people are trying to get my opinion and who they shall vote. Do you think this person is good to be voted as president? So viele Leute fragen nach meiner Meinung, wenn sie wählen sollen. Denkst du, diese Person wäre ein guter Präsident? Who do I support? Wen unterstützt du? Listen to me, you will never get an answer from me about this. Du wirst darauf niemals eine Antwort von mir bekommen. I will not tell you who to vote Ich for. sage nicht, wen du wählen sollst. And I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because I have seen in many, many years of serving Jesus, In vielen Jahren, in denen ich Jesus diene, sah ich, how many powerful men of God completely went off track. wie viele vollmächtige Männer Gottes komplett vom Weg abkamen, Because they got involved into the political world. weil sie sich in die politische Welt einmischten. Not necessarily they actually became politicians, Sie wurden nicht zwingend Politiker. but that's a different thing. That's everybody to choose for themselves. Das ist was anderes. Jeder muss für sich selber entscheiden. When Christians or Christian leaders get involved into the political world, Wenn sich Christen oder christliche Leiter in der politischen Welt engagieren, I've seen them lose their prophetic purpose. habe ich gesehen, wie sie ihre prophetische Bestimmung verlieren. I've decided a long, long time ago Vor langer, langer Zeit habe ich beschlossen, to take very serious what Jesus said. sehr ernst zu nehmen, was Jesus sagt. Look, in John 18:36, Jesus declared very clearly. In Johannes 18, Vers 36 sagt Jesus: He said, "My kingdom is not of this world." Mein Reich ist nicht von dieser Welt. If my kingdom were of this world, my servants would fight. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. So that I would not be delivered to the Jews, but now my kingdom is not from here. Damit ich den Juden nicht überliefert würde, jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. See, people wanted Jesus to be involved in politics. Die Leute wollten, dass Jesus sich in die Politik einmischt. They wanted for him to be a king. Sie wollten, dass er ein König Remember ist. the story when they tried to take him and make him a king? Erinnerst du dich an die Geschichte, als sie ihn zum König machen wollten? He walked away from that. Er ging einfach weg. Do you know, it's very interesting that Jesus never in 3.5 years of ministry got involved in the Es politics. ist sehr interessant, dass Jesus sich in den 3 Jahren des Dienstes nie in der Politik And they engagierte. said to him, "Shall we give tax to Caesar or not?" Als sie zu ihm sagten, sollen wir Steuern zahlen oder nicht, He said, "Give me a coin." sagte er, gebt mir eine Münze. And he says, "Whose image is this?" Er fragte, wessen Bild ist das? Imagine, Caesar's. Sie sagten Cäsars. Simply said, "Well, give to him what belongs to him, and give to God what belongs to God." Er sagte, dann gebt ihm, was ihm gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. You see, Jesus never taught his disciples to protest against wrong political decisions. Jesus sagte seinen Jüngern nie, dass sie gegen falsche politische Entscheidungen protestieren He sollen. never told them to position themselves. Er sagte ihnen nie, dass sie sich positionieren sollen. In fact, over and over again, he spoke against the system which is called this world. Er sagte immer wieder etwas gegen dieses System, das Welt genannt wird. Where? Wo? Well, for instance, Zum Beispiel. he said, "The leaders of this world rule over the people. Don't you be like them." sagte er, die Obersten dieser Welt herrschen über die Menschen, seid nicht so. Das Thema, über das Jesus am meisten sprach, war das Reich Gottes. Wenn du all seine Lehren anschaust, die in den Evangelien sind, gibt es nichts, worüber er öfter gesprochen hat, als über das Reich Gottes. Not one subject. Nicht ein Thema. So the kingdom of God obviously is the most important subject that Jesus wanted to talk about. Das heißt, das Reich Gottes ist das wichtigste Thema, über das Jesus gesprochen hat. And at the end of his life, right here in John, he says, "My kingdom is not from this world." Am Ende seines Lebens sagte hier in Johannes, mein Reich ist nicht von dieser Welt. This is why I have really positioned myself in my own life. Deshalb habe ich mich in meinem Leben wirklich positioniert. Do not get involved in this area of politics, dass ich mich nicht in die Politik einmischen werde. I have a clear understanding. Ich habe ein klares Verständnis. You can be the best Christian in the world. Du kannst der beste Christ auf der Welt sein. As a president, doch als Präsident is not the solution for the mess in any country. Bist du nicht die Lösung für das Chaos in einem Land. Might make a little less mess than others do, but he's not the solution. Du wirst vielleicht ein bisschen weniger Chaos als andere anrichten, aber du bist nicht die Lösung. Maybe he makes a worse mess. Vielleicht richtest du ein schlimmeres Chaos. An. There are Christian politicians who've made a mess. Christliche Politiker richteten ein riesiges Chaos an. There are non-Christian politicians who've made a mess. Und nicht-christliche Politiker haben auch ein Chaos angerichtet. Vice versa. Und umgekehrt. So what has to be our position as Christians? Was muss also unsere Position als Christen sein? That to live and to express our kingdom, which is not from this world, in the places where we live. Dass wir unser Reich, das nicht von dieser Welt ist, an den Orten, an denen wir leben, demonstrieren. That's the solution. Das ist die Lösung. I was part of a WhatsApp group of supervisors from all over Brazil. Ich war Teil einer WhatsApp-Gruppe von Beratern aus ganz Brasilien. A lot of people. Viele Personen. In the last elections here in Brazil. Bei der letzten Wahl in Brasilien. Almost the entire year, nobody was talking anymore on the group about Jesus and what he does and his power and his authority and life saved. Sprach fast niemand mehr über Jesus, was er in seiner Kraft und Autorität tut und wie er errettet. They all talked about Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, the hope for Brazil. Sie sprachen nur noch über Bolsonaro, Bolsonaro, die Hoffnung für Brasilien, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. I left the group three times. Ich habe die Gruppe dreimal verlassen. And they confronted me, they were very upset about me, they put me back. Sie konfrontierten mich, waren verärgert über mich, sie nahmen mich wieder auf. I said, guys, you're Christian leaders and you believe that the future of your nation lies in the hand of a political leader? Ich sagte, Leute, seid christliche Leiter und ihr glaubt, dass die Zukunft eures Landes in den Händen eines politischen Leiters liegt? Of course it doesn't. Selbstverständlich nicht. Just think about this. Überleg mal. If every Christian in whatever country you live in, wenn jeder Christ in welchem Land auch immer er lebt, will live truly as a citizen of the kingdom, als wahre Bürger des Reiches Gottes leben würde, express the authority of Jesus Christ every place he goes, die Autorität von Jesus Christus an jedem Ort demonstrieren würde, this is how we transform nations. So transformieren wir Nationen. The whole creation doesn't groan for the next great Christian President. Die ganze Schöpfung sehnt sich nicht nach dem nächsten christlichen Präsidenten. The whole creation groans for the manifestation of the sons of God. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Manifestation der Söhne Gottes. God has not handed over the authority of nations to politicians. He's handed it over to the church. Gott übergab die Autorität über Nationen nicht an Politiker, sondern an die Gemeinde. The earth is mine in the fullness thereof, the Bible says. Die ganze Erde ist mein, sagt die Bibel. Jesus said, in one of the last things he said was this. Eines der letzten Dinge, die Jesus sagte, ist: All authority has been given unto me, therefore you go. Mir ist gegeben alle Gewalt, deshalb geht. So we go in the authority of Jesus Christ in this earth, but we don't do it. Wir gehen in der Autorität von Jesus auf dieser Erde, doch wir tun das nicht. Think about this. Überleg mal. The sad thing is that most Christians have still put their hope into politicians. Das Traurige ist, dass die meisten Christen ihre Hoffnung immer noch in Politiker setzen. If this guy wins, it's going to be good for us. If that guy wins, it's going to be bad for us. That's bad. Wenn dieser Typ gewinnt, ist das gut für uns. Wenn jener Typ gewinnt, ist das schlecht für uns. Das ist furchtbar. Vai ser ruim para nós. Isso é uma grande bobagem. This shows nothing else than we believe our kingdom is from this world. Es zeigt, dass wir immer noch glauben, dass unser Reich von dieser Welt ist. But it's not. Aber das ist es nicht. Our kingdom is from a different world. Unser Reich ist von einer anderen Welt. It's the kingdom of heaven. Es ist das Reich des Himmels. How? What would happen if you would really take it serious what Jesus said? Was würde passieren, wenn du das wirklich ernst nimmst, was Jesus sagt? Pray like this. Du würdest so beten. Your kingdom come. Dein Reich komme. You see, Jesus never said pray that the right politician will get into power. Jesus sagte nie, bete, dass der richtige Politiker an die Macht kommt. He didn't tell us that. Er sagte das nicht zu uns. He told us to express the desire that his authority, his kingdom will be manifested and expressed on this earth. Er trug uns auf, die Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen, dass sein Reich sich auf dieser Erde manifestiert. So, if you ask me who shall you vote, I will never tell you. Wenn du mich fragst, wenn du wählen sollst, werde ich dir das nie sagen. If you ask me who politician I will support, I will never tell you because I don't support a single one. Now I just told you. Wenn du mich fragst, welchen Politiker ich unterstütze, werde ich es dir nie sagen, denn ich unterstütze keinen. Ich habe es gerade gesagt. You know, we have to express the kingdom of God on this world. Wir müssen das Reich Gottes in dieser Welt demonstrieren. I'm not going to lose my heart and to lose my God-given purpose, my prophetic voice, because I get involved in the politics. Ich werde mein Herz und meine gottgegebene Bestimmung, meine prophetische Stimme, nicht verlieren wegen der Politik. I'm not going to go that way. Diesen Weg gehe ich nicht. I've seen too many great men and women of God do that. Zu viele große Männer und Frauen Gottes haben das getan. If we would only walk in our authority, wenn wir in unsere Autorität wandeln, what would happen? Was würde passieren? Lives would change. Leben würden sich verändern. Tell me which president you know that's going out on the street healing the sick. Welcher Präsident denn du kennst, geht auf die Straße und heilt die Kranken? Tell me. Sag es mir. What can they do? Was können sie tun? They can reform the health system a little bit. Das Gesundheitssystem ein bisschen reformieren. But we can go out on the street and heal the sick. Wir können auf die Straßen gehen und die Kranken heilen. They can try to fix the economy a little bit. Sie können versuchen, die Wirtschaft ein bisschen zu verbessern. But we can bring the wealth of heaven on this earth and stop poverty. Wir können den Reichtum des Himmels auf diese Erde bringen und Armut beenden. Para acabar com a pobreza. That's why I don't even listen to what politicians have to say. Ich höre nicht mal auf das, was Politiker sagen. Listen to what Jesus has to say and follow him. Ich höre auf das, was Jesus sagt und folge ihm. Maybe this is a little bit radical for you. Vielleicht ein bisschen radikal für dich. Well, that's who I am. So bin ich. And that's what I believe. Und das glaube ich. Now you got it. Jetzt weißt du es. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Click a little like if you like it. Klick auf Like, wenn es dir gefallen hat. And if you don't like it, look at your heart and ask yourself the question why you don't like it. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann schau in dein Herz und frage dich, warum es dir nicht gefallen hat. Thank you. Danke.